Was gebieten uns das 6. und 9. Gebot? Für einen positiven Teil. Das 6. Gebot gebietet uns, keusch und bescheiden zu sein in den Handlungen, in den Blicken, im Benehmen und in den Worten. Das 9. Gebot gebietet uns, auch im Inneren keusch und rein zu sein, das heißt im Geist und im Herzen.